Kapitel 17. Die Komplizen. Das erneute Versagen der Wirtschaftsprüfer nach Wirecard. Als die Signa-Gesellschafter nach einigen Verzögerungen im Mai 2023 die Bilanzen für 2022 zu Gesicht bekam, war die Finanzlage schon dramatisch. Die Bilanzen aber lasen sich so unaufgeregt wie eine Seite von Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, man schrieb nach den Regeln der internationalen Rechnungslegung, IFRS, netto hohe Verluste, und auch die Werte der Immobilien in den Bilanzen waren geschrumpft. Eine Dividende, das war recht schnell klar, würde es keine geben. Aber niemand konnte beim Studium der Jahresabschlüsse auf die Idee kommen, dass alle wichtigen Gesellschaften der Signa 7 Monate später pleite sein würden. Noch besser sah es in der Bilanzierung nach dem österreichischen Unternehmensgesetzbuch UGB aus, die parallel erstellt wurde. Dr. Helge Löffler, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Linz, fand im Anhang zur Bilanzprüfung der Immobiliengesellschaft Prime Selection beruhigende Worte. Am 24. Februar 2022 ist ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen, der bisher nicht beendet wurde. Die Europäische Union und andere führende Nationen haben Sanktionen gegen Russland beschlossen, die weiterhin direkte und indirekte Auswirkungen auf ganz Europa haben. Die Immobilienbranche ist überwiegend indirekt durch einen Mangel an Baustoffen, Lieferverzögerungen und Preisanstiege betroffen. Diese Faktoren führten in Verbindung mit ebenfalls stark gestiegenen Zinsen zu einer ausgeprägten Volatilität auf den internationalen Finanzmärkten. Die monetären Auswirkungen ergeben sich für die Gesellschaft allenfalls mittelbar über die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Tochtergesellschaften bzw. SIG-Beteiligungen versuchen diese Auswirkungen durch ein aktives Management ihrer Bautätigkeiten sowie der Finanzierung in enger Abstimmung mit den Lieferanten bzw. Kreditgebern entgegenzuwirken. Erkennbare oder entstandene und im Wesentlichen indirekte Auswirkungen wurden in den Bewertungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt. Man konnte davon ausgehen, dass Herr Löffler nicht scherzen wollte, als er schrieb, dass die monetären Auswirkungen sich allenfalls mittelbar über die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen ergeben. Aber angesichts der damals eklatanten Finanznot der Signa und der nach dem Pleitenende 2023 klar sichtbaren Überschuldung der Gesellschaften klingt die Sentenz wie ein Witz, wenn auch wie ein sehr schlechter. Und nach dem Fall Wirecard und dem Versagen des Prüfers, dort zeichnete EY die Bilanzen ab, stellen sich für Anleger erneut mindestens 2 Fragen. Was taugt eine testierte Bilanz? Und wie unabhängig agieren Prüfer? Im Fall Wirecard steht eine endgültige Antwort noch aus, aber ein paar vorläufige gibt es schon. Die deutsche Bilanzprüferaufsicht, APAS, verhängte 2023 nach dem ausführlichen Studium der von EY testierten Bilanzen eine Strafe von 500.000 Euro und beschloss, dass die Wirtschaftsprüfer in Deutschland für 2 Jahre keine neuen Prüfungsmandate börsennotierter Gesellschaften annehmen dürfen. Sehr viel teurer können zivilrechtliche Klagen kommen. Der Wirecard-Insolvenzverwalter fordert Schadenersatz in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Die Aktionärsvertretung DSW klagt 700 Millionen ein und die Commerzbank hätte gerne 200 Millionen Euro von EY. Bei Wirecard dauerte es nach der Pleite 2020 3 Jahre, bis erste Konsequenzen sichtbar wurden. Sollte es zu Klagen, Straf- oder zivilrechtlichen Folgen für die Prüfer der Signa kommen, so wird sich das nach einiger Zeit hinziehen. Und bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Seit Mai 2024 aber lassen die Sanierungsverwalter der insolventen großen Signa-Gesellschaften prüfen, ob sie Ansprüche gegenüber den Wirtschaftsprüfern geltend machen. Erste Gutachter wurden zu dem Zeitpunkt angesprochen. Am weitesten war dabei offensichtlich die Signa Holding. Das Handelsgericht Wien hat hier, wie es in der österreichischen Ediktensammlung heißt, für die Prüfung und Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Jahresabschlussprüfer der Schuldnerin BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft eigens einen eigenen Verwalter eingesetzt, den Wiener Anwalt Raul Wagner. Eile war geboten, denn die Ansprüche müssen innerhalb von 6 Monaten nach Insolvenzbeginn geltend gemacht werden. Die Holding ging Ende November 2023 pleite, die Immobiliengesellschaften Prime Selection und Development Selection einen Monat später. Die Fristen laufen also Ende Mai bzw. Juni ab.